Malen, malen. Abends am Brunnen male ich ausgestorbene Vögel, obwohl ich nichts kann, einen barocken Faun. Ja, aber Blaumeisen, ha, sie fliegen durch mein Fenster, sie sind mir zu nah, malen kann ich nur das Ferne unter den Lichtern. Menschen, sie kann ich nicht malen, vielleicht dich. Meine Kloake singt dazu reines Wunschdenken, Horche der Elster. Sie streift mit ihren Schatten durch den Garten. Hellhörig male ich den heiseren Klang. Bist du es? Oder ist es doch nur das Ferne unter den Lichtern, das ich malen kann?